Hitler. Hitler spreche Adolf Hitler. Und den von ihm Bestellten. Und den von ihm Bestellten. Ihre Bekannten. Ihre Bekannten. Oder durch ihre Abzeichen erkennbaren. Oder durch ihre Abzeichen erkennbaren. Vorgesetzten Achtung und Gehorsam. Vorgesetzten Achtung und Gehorsam. Und verpflichte mich. Und verpflichte mich. Alle Befehle unverdrossen. Alle Befehle unverdrossen. Und gewissenhaft zu vollziehen. Und gewissenhaft zu vollziehen. Da ich weiß. Da ich weiß. Dass meine Führer. Dass meine Führer. Ich ungesetzliches von mir fordern. Ich ungesetzliches von mir fordern. Standarten und Sturmfahnen sollen mir heilig sein. Standarten und Sturmfahnen sollen mir heilig sein. Ich werde sie niemals verlassen. Ich werde sie niemals verlassen. Vielmehr sie stets mutig verteidigen. Vielmehr werde sie mutig verteidigen. Ich gelobe mich alle Zeit. Ich gelobe mich alle Zeit. Als tapferer und treuer Kämpfer. Als tapferer und treuer Kämpfer. Im Dienst der nationalsozialistischen Bewegung. Im Dienst der nationalsozialistischen Bewegung. Zu erweisen und immer so zu benehmen. Immer so zu benehmen. Wie es einem Ehrliebenden. Wie es einem Ehrliebenden. Es Amann geziemt. Es Amann geziemt.